Kundgabe 8480, empfangen am 27.04.1963. Verfälschung der Wahrheit. Immer wieder muss ich euch sagen, dass nichts so rein erhalten bleibt, wie es von mir ausgeht, wenn es um die Zuleitung meines Wortes von oben geht, weil die Menschen noch unvollkommen sind und daher auch nicht sorgfältig genug hüten, was überaus kostbar ist. Und gerade das veranlasst mich, immer wieder von Neuem die reine Wahrheit zur Erde zu leiten, als Gegenwirken zu dem Bemühen meines Gegners, der immer die reine Wahrheit untergraben wird. Euch Menschen aber steht es frei, welches Geistesgut ihr annehmet. Ihr seid keinerlei Zwang ausgesetzt, weder von meiner noch von meines Gegners Seite aus, aber euer eigenes Verlangen nach Wahrheit entscheidet. Ihr wisset nicht, welche Gnadengabe ihr empfanget, wenn ich immer wieder direkt zu euch rede und immer wieder zu bereinigen suche, was durch Einwirken meines Gegners wertlos wurde, weil Irrtum vertreten wird, weil die Wahrheit mit Irrtum durchsetzt wurde und daher die geistige Kost für euch unrein und schädlich geworden ist. Und ihr werdet fragen, wie das geschehen konnte, wenn alle Menschen, die mein Wort hören oder davon Kenntnis nehmen, gleichen Geistes wären, würde es auch unmöglich sein, dass unwahres Geistesgut sich einschleicht. Doch eben der verschiedene Geisteszustand der Menschen lässt es zu, dass eigene, irrige Gedanken mit hineingenommen werden in die reine Wahrheit, die von oben zur Erde niederstrahlt. Und es wird zu wenig geprüft von Seiten derer, die nun das Geistesgut zu verbreiten suchen. Ich selbst kann den freien Willen der Menschen nicht antasten. Ich kann nur das eine tun, die reine Wahrheit zur Erde strahlen zu lassen, die auch von denen erkannt wird als solche, die ernsten Willens sind, selbst in der Wahrheit zu stehen und nur reine Wahrheit zu verbreiten. Und diese solltet ihr hören, denn dann höret ihr mich selbst. Ich kann mir aber nicht selbst widersprechen. Ich kann nicht hier das eine lehren und dort das Gegenteil. Denn die Wahrheit aus mir ist ewig unveränderlich. Also obliegt euch nur die Prüfung, was ihr als Wahrheit annehmen wollet. Und immer nur kann ich euch auf den Prüfstein verweisen, ob und was euch über das Erlösungswerk Jesu Christi gelehrt wird. Ich kann euch immer nur aufklären über den Anlass eures Menschseins, über die Mission des Menschen Jesus und über dessen Anerkennung als Erlöser der Welt. Und nehmet ihr diese Aufklärung zur Kenntnis, dann klärt sich für euch selbst die Frage, was ihr als Wahrheit anerkennen könnet und was ihr als Irrtum ablehnen dürfet. Ich verlange keinen blinden Glauben. Ich unterbreite euch ein tiefes Wissen, auf das ihr alle Zusammenhänge klar erkennet. Es wird von euch kein bedingungsloses Anerkennen verlangt, sondern ihr sollet nachdenken und mich dabei um Erhellung eures Geistes bitten. Und wahrlich, klar und verständlich wird euch alles sein. Ihr werdet meinen Heilsplan begreifen und ihr werdet dann auch wissen, dass es nur so und nicht anders sein kann. Denn so wie ich euch belehre, geschieht es wahrlich in der Weise, dass es euch verständlich ist, dass für euch keine Lücken offen bleiben, die euch wieder veranlassen könnten, irriges Gedankengut einzuflechten. Und dann könntet ihr jederzeit eine Prüfung vornehmen, denn jegliche göttliche Offenbarung muss gleichen Inhalts sein. Sie können sich nicht widersprechen, ansonsten der göttliche Ausgang angezweifelt werden muss. Und was euch nun glaubwürdig ist, das wird immer euer Verlangen nach der Wahrheit bestimmen. Denn vermöget ihr nicht, euch völlig frei zu machen von Irrtum, dann seid ihr auch nicht tauglich zur Aufnahme der reinen Wahrheit. Und dann werden immer wieder Irrlehren verbreitet werden, doch ihr könnet dann nicht mehr behaupten, dass diese von mir aus euch zugegangen seien. Ich vermittle euch die reine Wahrheit. Die reine Wahrheit widerspricht sich nicht. Und diese reine Wahrheit geht euch zu durch den Geist. Es belehret euch der Geistfunke in euch, der mit dem Vatergeist von Ewigkeit in Verbindung steht und der um alles weiß und daher euch nur die reine Wahrheit geben wird. Und den Ausgang jeglichen Geistesgutes, die Art der Zuführung, müsstet ihr sorgfältig prüfen. Ihr dürfet nicht etwas ungeprüft hinnehmen und es verbreiten, wenn ihr nicht ganz sicher seid, dass euch reinstes Geistesgut geboten wurde, für das ihr euch nun einsetzet. Prüfet alles und das Beste behaltet. So nehmet immer meine göttliche Liebelehre an, denn diese wird niemals irrig sein. Lebet sie aus, liebet mich und euren Nächsten wie euch selbst und bemüht euch, ein Leben nach meinem Willen zu führen. Und wahrlich, ihr werdet bald selbst erweckten Geistes sein und erkennen, ob und wann euch Wahrheit geboten wird. Denn diese wird euch beglücken, während irrige Lehren wieder nur von solchen Menschen gern gehört werden, die noch sehr unreif sind und die der Gegner noch beeinflussen kann. Ihr Menschen müsstet die Entscheidung treffen und euer Verlangen nach Wahrheit muss vorherrschen. Dann werdet ihr auch keine Gefahr laufen, dem Irrtum zu verfallen und ihr werdet erkennen, wer euch anspricht. Doch immer kräftiger werden die Irrtümer werden, je näher das Ende ist, weil mein Gegner weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Amen.